ARD. SWR 2. Wissen. Willkommen zu einem Gespräch über Bertolt Brechts Drama Leben des Galilei. Ein Stück über Wissenschaft, Gesellschaft und Verantwortung. Ein Stück Theatergeschichte. Und eins der Themen im Abitur Basisfach Deutsch in Baden-Württemberg. Das Literaturhaus Stuttgart und SWR 2 Wissen haben John von Düffel eingeladen, lange Jahre Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin, Schriftsteller und Professor für szenisches Schreiben. Herzlich willkommen, John von Düffel. Ich bin Anja Brockert, ich begrüße die Schülerinnen und Schüler hier im Saal im Hospitalhof in Stuttgart und ich begrüße die beiden Schauspieler, die heute Szenen aus Brechts Galilei lesen werden, Sebastian Röhrle und Irfan Kars. Ja, John von Düffel, Bertolt Brecht, einer der prägendsten, einer der wichtigsten deutschen Dramatiker des 20. Jahrhunderts. In den letzten Jahrzehnten sind viele seiner Stücke, mein Eindruck, eher in der Mottenkiste gelandet. Wollte man nicht mehr spielen? Zu didaktisch, zu kopfig, vielleicht auch vom revolutionären gesellschaftspolitischen Gestus her aus der Mode? Dieses Drama über den Astronomen Galileo Galilei ist eine Ausnahme, meine ich. Also sozusagen eine Art Dauerburner, nicht nur in der Schule, sondern auch auf der Bühne. Täuscht mein Eindruck? Ja, also Brecht ist natürlich auch wie jeder andere Autor, jeder andere Autorin Moden unterworfen. Und vielleicht sind wir schon auch ein bisschen im Thema, wenn wir sagen, diese Moden haben auch zu tun mit der Veränderung von Weltanschauungen, von Weltbildern. Und es gab sicherlich in den letzten 20 Jahren eine Zeit, wo das Weltbild, was vielleicht hinter den Stücken von Bertolt Brecht steht, so nicht mehr wahrgenommen werden wollte, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Inzwischen aber merkt man dann doch, und das merkt man, finde ich, auch an diesem Stück Leben des Galilei, dass sehr viele von Brechts Themen zurückkehren. Und insofern bleibt eigentlich um Brecht herum nur diese große Schwelle, die nicht nur Schülerinnen und Schüler empfinden, sondern auch Theatermenschen, auch viele andere, die sich mit Brecht beschäftigen. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht über diese Schwelle, weil ich auch vor Ihnen, vor euch nicht lügen wollte und sagen wollte, ach, ich gehe abends nochmal zum Bücherschrank und denke, was lese ich so zum Einschlafen und greife mir den Brecht, dann geht es mir gut. So ist es nicht. Es ist ein Autor, der einem auch eine gewisse Anstrengung abverlangt. Und ich glaube, auch der Weg hin zu Leben des Galilei ist erstmal ein langer Weg. Diese Anstrengung ist aber auch Teil seines Programms. Ich hatte das Stück auch als einen ziemlichen Brocken, historischen Brocken in Erinnerung. Bin dann auch jetzt für die Vorbereitung so ein bisschen drumherum geschlichen, immer um dieses lila Buch. Und dann war ich von Seite 1 an begeistert, wie lebendig Brecht hier zentrale Fragen zu Wissenschaft und Gesellschaft verhandelt. In einem Stück, das Anfang des 17. Jahrhunderts spielt. Und es ist auch immer wieder witzig. Wie ging es dir denn beim Wiederlesen? Ja, ich glaube, dieses Thema der Entfernung, also auch erstmal der zeitlichen Entfernung von dem Stoff, ist ja etwas, was Brecht auch in seiner Theatertheorie immer wieder als Verfremdungseffekt und auf ähnliche Art und Weise beschrieben hat. Also er hat ja oftmals ferne Zeiten, ferne Länder aufgesucht und seine Geschichten dort erzählt. Und ich glaube, das hat was zu tun mit seinem Glauben an Theater als einem Erkenntnisinstrument, einem Ort, wo man Erfahrungen, Erkenntnisse sammelt und macht. Und zwar einfach deshalb, weil man so genau hinschauen muss, um in der fremden Welt, in der fremden Zeit, in der man nicht zu Hause ist, Dinge zu erkennen, die dann doch wieder Parallelen zum eigenen Leben haben oder wo Themen der damaligen Zeit, also jetzt in dem Fall wirklich eine für uns unvorstellbar ferne Zeit um 1600, wie diese Zeit auf einmal dann plötzlich überraschend näher rücken kann. Und das Bild, was ich vielleicht dafür heute verwenden möchte, ist das Bild des Fernrohrs, was ja in dem Text auch eine große Rolle spielt. Im Prinzip ist es so, dass er sich so Theatergucken auch ein bisschen vorgestellt hat, wie durch ein Fernrohr schauen. Und man guckt mit dem Fernrohr in diese ferne Zeit und plötzlich sieht man wie durch ein Vergrößerungsglas diese Figuren ganz nah. Und das ist eigentlich der Effekt, der, wenn man sich so ein bisschen drauf einlässt, eintreten kann, dass einem ein Mensch, Galileo Galilei, ne, wenn man ein bisschen bewandert ist, weiß man vielleicht, das waren Naturwissenschaftler, Astronomen und hatte Probleme mit der Kirche und musste mal seine Lehre widerrufen. Vielleicht weiß man so viel, mehr weiß man nicht. Und diese ferne Figur, die vielleicht irgendwo noch auf Wikipedia oder auf einem Denkmal oder so zu finden ist, ist plötzlich auf einmal nah. Und dieser Effekt, den hast du ja gerade beschrieben. Wie aktuell ist dieses Stück für dich? Welche Kernfrage ist für uns heute im 21. Jahrhundert interessant? Da gibt es eigentlich zwei Antworten drauf. Die erste Antwort liegt so ein bisschen auf der Hand. Das ist das Thema Wissenschaft. Wir erleben ja, wie die Wissenschaft oder das, was dann am Ende aus der Wissenschaft hervorgeht, also welche Erfindungen, welche Maschinen, würde Brecht sagen, dann auf uns kommen aus den Forschungen heraus. Die verändern ja unser Leben. Und es gibt ja jetzt auch Filme, die sehr erfolgreich sind. Also der erfolgreichste Film des letzten Jahres ist, glaube ich, Oppenheimer. Das ist im Prinzip ja eine Art von Fortsetzung von Galileo Galilei. Ne? Also ein Erfinder, dessen Erfindungen als Vater der Atombombe das ganze Leben, die ganze Weltordnung auch verändert haben. Und ähnlich gibt es aber auch Erfindungen in anderen Bereichen. Das ist der Bereich der digitalen Forschung, das ist im Bereich KI. Das heißt, da gibt es eben ganz, ganz viele wissenschaftliche Entwicklungen, wissenschaftlichen Fortschritt, der unser Leben radikal verändert. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort ist mir mindestens genauso wichtig. Und Brecht macht das auch aneinander fest, verbindet es miteinander. Das ist das Thema Weltbild. Also das, was wir wissenschaftlich an Erfindungen, an Maschinen, an Neuerungen haben, verändert auch unseren Blick auf Menschen, verändert unseren Blick auf die Welt und es verändert auch die Art und Weise, wie wir uns selber in der Welt verstehen. Die Bibel beispielsweise, die ja in dem Stück eine große Rolle spielt, ist wie eine große Erzählung. Sie weist dem Menschen eine Ordnung zu, sie weist der Welt eine Ordnung zu und der Mensch hat darin eine gewisse Rolle. Und eine ganz andere Rolle hat der Mensch plötzlich in diesem anderen Weltbild, dem wissenschaftlichen Weltbild. Da steht ja ganz anders im Universum und wir verstehen uns auch ganz anders. Und wir erleben ja jetzt gerade eine Zeit, wo es sehr viele konkurrierende Geschichten darüber gibt. Wie ist die Welt eigentlich? Wer hat Recht? Was ist Gerechtigkeit? Da gibt es sehr unterschiedliche Narrative, würde man sagen, also Erzählungen. Und je nachdem, welchem Weltbild man angehört, würde man auch sagen, meine Rolle, meine Bedeutung in dieser Welt ist eine andere. Und insofern geht es wirklich nicht nur um Wissenschaft, es geht auch darum, wer wir sind. Das Stück hat ganz viele Schichten. Wollen wir vielleicht erstmal noch so ein paar Gegebenheiten klären? Ja? Also Galilei verfolgt die Lehre des Astronomen Kopernikus und kann mit Hilfe des Fernrohrs, des neuartigen Fernrohrs und genauer Beobachtung beweisen, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern sich um die Sonne dreht. Und das kam seinerzeit nicht gut an. Warum? Ja, weil es sozusagen eine Reihe von, wenn man sie buchstäblich nimmt, Bibelpassagen gibt, wo davon die Rede ist, dass die Sonne sich bewegt und wo es sozusagen ja auch neben dieser Tatsache, also die Bibel versucht ja keine astronomischen Aussagen zu machen, aber sie malt natürlich ein Bild von der Welt und in diesem Weltbild ruht gewissermaßen das Auge Gottes auf diesem Stern, auf diesem Planeten, auf dem wir leben, nämlich der Erde. Und es geht also nicht nur darum, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist, sondern auch sozusagen die Schöpfung, auf die Gott, also sozusagen der Allmächtige, Allgegenwärtige, sich bezieht. Das heißt, um dieses Mittelpunktsein und vom Schöpfer gesehen werden, darum geht es ganz stark. Und wenn natürlich jetzt eine Lehre uns, wie das auch im Stück heißt, an den Rand des Universums verbannt, wenn wir auf irgendeinem bedeutungslosen Planeten unterwegs sind, von dem es möglicherweise zig gibt, dann verlieren wir natürlich auch diese Verbindung. Und aus dieser Verbindung, die ist ja nicht nur eine religiöse, sondern auch eine machtpolitische Verbindung, aus der leitet sich ja sozusagen die Bedeutung auch des Papsttums, die Macht der Kirche her. Und auf einmal ist man, also obwohl es nur um eine wissenschaftliche, astronomische Wahrheit geht, ist man plötzlich mitten in einer weltanschaulichen Diskussion und mitten in der Machtpolitik. Genau, Galilei kam dann vor die Inquisition, hat unter deren Druck seine Erkenntnisse widerrufen. Zentraler Punkt, auch in dem Stück natürlich. Wir müssen kurz noch über die Genese des Stückes sprechen. Brecht hat die erste Fassung des Stücks 1937-38 im dänischen Exil geschrieben. Er war Kommunist, musste vor den Nationalsozialisten flüchten. Warum für Brecht dieser Stoff zu dieser Zeit? Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Kontextualisierung oder ein ganz spannender Kontext, weil es uns eine Erklärung liefert, warum Brecht dieser Galileo Galilei interessiert hat. 1933 und übrigens die Zahl 33 fällt auch in dem Buch, obwohl es da 1633 und nicht 1933 ist, aber mit der Zahl 1933 ist eben für Brecht verbunden wiederum, dass die Machtergreifung Hitlers passiert, dass seine Bücher auf den Index kommen, Klammer auf, wie die Bücher von Galilei. Und wie Galileo Galilei hat er auch in gewisser Weise in Deutschland zumindest Veröffentlichungsverbot. Das heißt, die Erfahrung der unterdrückten Wahrheit, kann man jetzt mal sagen, oder zumindest der unterdrückten Schrift, diese Erfahrung hat er mit Galileo Galilei gemeinsam. Er ist sogar rein altersmäßig so um die 40, in etwa so alt wie die Figur am Anfang seines Stückes. Er steht natürlich sozusagen in dieser Exilautorenschaft als jemand da, der vielleicht eben auch gefährdet ist, der sich auch nicht sicher sein kann, ob nicht um ihn herum in Dänemark war, sein Zufluchtsort zu jener Zeit, ob nicht bald die Deutschen auch da sind. Das heißt, diese Angst, nicht zu wissen, ob er mit seinen Schriften vielleicht auch sein Leben gefährdet, ob er vielleicht unter Folter gerät, ob die Inquisition, die für ihn vielleicht Gestapo heißt, also geheime Staatspolizei, ob die ihn nicht irgendwie schon belauschen und belauern, ob er vielleicht entführt wird, gefoltert wird und so weiter, all das war für ihn eine Realität. Mhm. Und deswegen ist das nicht nur eine tolle Idee, sondern es ist eine gelebte Angst, die ihn vielleicht auch zu dem Stoff geführt hat. Wie stand Brecht selbst zur Wissenschaft, zur Naturwissenschaft? Man bezeichnet ihn ja immer so ein bisschen schnell als Marxisten. Er hat auf jeden Fall sehr stark sich mit dieser marxistischen Theorie beschäftigt. Und die Idee von Marx, der ja jetzt sozusagen immer so in Kontexten von Kommunismus und so weiter auftaucht, war ja auch eine Art wissenschaftliche Geschichtsschreibung. Das heißt, eine Geschichtsschreibung, die nicht nur nacherzählt, also das ist passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert, sondern die versucht so etwas wie Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte herauszufinden und was halt bei Brecht angekommen ist, es diese Lehre vom sogenannten dialektischen Materialismus. Und ich erkläre das ganz kurz. Dialektisch heißt, dass etwas durch Widersprüche in Bewegung kommt. Also es gibt eine Position, wie beispielsweise die der Kirche jetzt in diesem Stück. Und es gibt die Gegenposition der Wissenschaft, also Glauben versus Wissen. Und aus diesem Konflikt von Glauben versus Wissen entsteht was Nächstes, was Drittes. Und so bewegt sich die Geschichte weiter. Stück für Stück. Daran hat er geglaubt und er hat daran geglaubt, und das verbindet ihn auch mit Marx, dass das Ökonomische, also die wirtschaftliche Welt, das Treibende ist. Also dass es nicht nur eine Ideengeschichte gibt, wo Menschen tolle Gedanken haben und die Gedanken verändern die Welt. Er hat geglaubt, das Geld verändert die Welt, die Geldströme, die ökonomischen Interessen verändern die Welt. Und da ist er, glaube ich, sehr bei Marx und denkt eben auch, dass es eine Art wissenschaftliche Betrachtung auch der Geschichte gibt, aus der man dann lernen kann und wo man auch merkt, wie Veränderung funktioniert. Brecht hat das Stück mehrmals überarbeitet. Wir arbeiten jetzt mit der letzten Fassung aus den 50er Jahren. Und jetzt steigen wir, glaube ich, mal ein, oder? Und hören mal eine Szene aus dem Stück, und zwar die erste Passage. Das erste Bild. Und Sebastian Röhrle spielt den Galilei und Irfan Gars seinen Schüler Andrea. Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik zu Padua, will das neue kopernikanische Weltsystem beweisen. In dem Jahr 1609 schien das Licht des Wissens hell. Zu Padua aus einem kleinen Haus. Galileo Galilei rechnete aus, die Sonne steht still, die Erde kommt von der Stelle. Das ärmliche Studierzimmer des Galileo in Padua. Es ist morgens. Ein Knabe, Andrea, der Sohn der Haushälterin, bringt ein Glas Milch und einen Wecken. Ich stell die Milch auf den Tisch, aber klapp kein Buch zu. Mutter sagt, wir müssen den Milchmann bezahlen, sonst macht er bald einen Kreis um unseren Haus, Herr Galilei. Es heißt, er beschreibt einen Kreis, Andrea. Wie Sie wollen. Wenn wir nicht bezahlen, dann beschreibt er einen Kreis um uns, Herr Galilei. Während der Gerichtsvollzieher, Herr Cambione, schnurgerade auf uns zukommt, indem er was für eine Strecke zwischen zwei Punkten wählt? Die kürzeste. Gut, ich habe was für dich. Sieh hinter den Sternentafeln nach. Andrea fischt hinter den Sternentafeln ein großes, hölzernes Modell des Ptolemäischen Systems hervor. Was ist das? Das ist ein Astrolab. Das Ding zeigt, wie sich die Gestirne um die Erde bewegen nach Ansicht der Alten. Wie? Untersuchen wir es. Zuerst das erste, Beschreibung. In der Mitte ist ein kleiner Stein. Das ist die Erde. Drumherum sind immer übereinander Schalen. Wie viele? 8. Das sind die kristallenen Sphären. Auf den Schalen sind Kugeln angemacht. Die Gestirne. Da sind Bänder. Auf die sind Wörter gemalt. Was für Wörter? Sternennamen. Als wie? Die unterste Kugel ist der Mond, steht drauf. Und darüber ist die Sonne. Und jetzt lass die Sonne laufen. Das ist schön. Aber wir sind so eingekapselt. Ja, das fühlte ich auch, als ich das Ding zum ersten Mal sah. Einige fühlen das. Mauern und Schalen und Unbeweglichkeit. Durch 2000 Jahre glaubte die Menschheit, dass die Sonne und alle Gestirne des Himmels sich um sie drehten. Der Papst, die Kardinäle, die Fürsten, die Gelehrten, Kapitäne, Kaufleute, Fischweiber

Na, das klingt ja ziemlich trocken. Und wo fängt es an? Ja, in so einem Studierzimmer. Aha, wahnsinnig toll. Ein Gelehrter in einem Studierzimmer. Und das Tolle ist eben, Brecht schafft es in dieser ersten Szene, uns ganz, ganz viele Befürchtungen oder Ängste, wie dieses Stück laufen könnte, zu nehmen. Ne? Es ist ja erstmal eine Lehrer-Schüler-Szene. Das heißt, Lehrer-Schüler-Szenen, die meisten von Ihnen werden aus dem Alltag heraus wissen, sind jetzt erstmal nicht per se spannend. Ne? Und es geht ja jetzt darum, erstmal auch eine ganz abstrakte Form von Wissenschaft möglichst anschaulich zu machen. Theater ist ein Ort der Anschauung und natürlich ist auch der Unterricht, den Galileo Galilei gibt, so anschaulich, wie er nur sein kann. Ne? Deswegen gibt es dieses Modell von dieser ptolemäischen Weltkonstruktion mit diesen Schalen und Sphären, wo alles fest ist, was Andrea sozusagen hinter diesen Sternkarten hervorholt. Und deswegen gibt es dann diese sehr bewegte Szene, wo Galileo Galilei das gewissermaßen auf dem Theater physisch anschaulich macht, wie diese Bewegung, dieses Weltsystem sich bewegen kann, wenn man denkt, aha, die Erde bewegt sich und die Sonne steht still. Und das ist sozusagen etwas, wo ja Galileo Galilei nicht nur seinen Schüler Andrea unterrichtet, er unterrichtet auch uns als Zuschauende. Da ist es ganz wichtig, dass wir das Gefühl haben, hey, toller Lehrer. Bei dem gehe ich gerne in den Unterricht. Und das ist, glaube ich, die Eintrittskarte in das Stück. Ja, also es ist eine gelungene Exposition, trotz dieses sehr langen Monologs. Ne? Wir haben den ja sogar noch ein bisschen eingedampft. Also er nimmt uns mit auch in diese Begeisterung von Galilei für die neue Zeit, für den Fortschritt, für die Veränderung. Es deutet sich ja hier schon etwas an, was wichtig ist für Brecht überhaupt, nämlich dieser Fortschritt für alle. Wissen für alle, auch für die Söhne der Fischweiber und eine Gesellschaft ohne oben und unten. Also das wird hier auch schon angespielt, oder? Ja, genau, weil es natürlich auch darum geht, dass Wissen Macht ist und die Idee der Wissenschaft aber letztlich, wir kennen ja dieses Wort aus dem neudeutschen Sprachgebrauch, etwas ist, was geteilt werden will. Und es gibt diesen wunderbaren Satz, Wissen ist das Einzige, was mehr wird, wenn es geteilt wird. Das ist so etwas, was Galileo Galilei am Anfang deutlich macht, dass er jemand ist, der das Wissen gerne hinaustragen möchte. Und er verweist sozusagen da auch auf eine Erfahrung, die, glaube ich, tatsächlich für die Veränderung des Weltbildes oder für diesen Gedanken, dass etwas in Bewegung kommt, dass es eine Aufbruchstimmung gibt, ganz wesentlich ist. Nämlich die ersten Entdecker waren nicht die Naturwissenschaftler, sondern die ersten Entdecker waren die Seefahrer. Das war 1492 Kolumbus und so weiter. Also es gab dieses über die Grenzen hinausgehen. Und an diesem Beispiel der Entdecker der Seefahrt machte eben die Entdecker der Wissenschaft, die dann 100 Jahre später kommen. Und das Ganze hängt zusammen natürlich, weil die Seekarten, die Navigation erfolgte ja anhand der Sternenkarten. Das heißt also, eine gute Astronomie war auch sehr wichtig für die Seefahrt, weil man sonst eben sich an den Sternen nicht so richtig orientieren konnte. Das heißt also, diese ganze Entwicklung, die ja auch wirklich die Welt, die Kontinente komplett verändert hat, diese Entwicklung nimmt er als auch ein Ende des Mittelalters, ein Ende des ewigen Stillstands. Und das meint er mit alte Zeit. Und daraus leitet er diesen Anspruch neue Zeit her. Und er möchte es eben auch als eine neue Zeit verstanden wissen, die diese ganzen Statusgrenzen, diese ganzen Klassen und Schichten auch umwälzt. Ja. Und da hilft, glaube ich, auch nochmal das Bild der Drehung, der Bewegung. Also, dass alles in Bewegung ist, heißt ja auch, dass diese ganzen feststehenden Dinge, also Hierarchien, die feststehen, auch die können sich drehen, auch die können umgewälzt werden. Und letztlich heißt ja, Revolution oder Revolution heißt Umdrehung. Ne? Also im Prinzip ist es eine revolutionäre Geschichte. Genau. Wie zeichnet Brecht Galilei hier? Also er kommt ja irgendwie so ganz alltäglich daher. Ne? Also man sieht ihn bei der Morgenwäsche, dann trinkt er seine Milch, ne? Brauchen Wissenschaftler auch. Und er ist pleite, er hat kein Geld. Er ist mal wieder pleite, er ist immer pleite. Er hat kein Geld und das verbindet einen auch mit vielen Menschen, mit einem selber vielleicht auch. Das ist vollkommen richtig. Das ist eine Nahbarkeit von dieser Galileo-Figur, die man ja sonst vielleicht nur aus den Geschichtsbüchern kennt oder vom Hörensagen. Und interessant ist übrigens auch, wenn man den Bezug zu Brecht schafft. Es geht um zwei Faktoren, die zu dieser Alltagswelt von Galileo Galilei gehören, nämlich um Zeit und Geld. Geld hat er nicht. Er hat Angst vor dem Gerichtsvollzieher, weil er sein ganzes Geld für das ausgibt, was ihm nämlich wirklich wichtig ist, für Bücher, für seine Forschung. Das heißt, er setzt ganz andere Prioritäten. Mit seinem schmalen Gehalt als Mathematikprofessor kauft er sich eben nur das, was ihn wirklich interessiert. Und für den Milchmann hat er nichts mehr übrig. Diese Geldnot ist das eine und das andere ist Zeitnot. Und auch das ist etwas, was ich aus Erfahrung, aber auch von vielen, vielen Autorinnen und Autoren kenne. Die Zeit, die Galileo zum Forschen braucht, ist die Zeit, die Brecht zum Schreiben braucht. Jeder Autor, jede Autorin kämpft ständig darum, die Zeit zu haben, sich in die eigene Arbeit zu vertiefen, in die eigene Forschung zu vertiefen. Und das macht natürlich diesen Naturwissenschaftler für Brecht zu einer Art alter Ego-Figur. Alter Ego meint ein anderes Ich. Und das zeichnet er mit einem gewissen Genuss. Denn dieser Galileo hat auch Humor. Er ist eben ein Lehrer, der mit seinem Schüler spielt und Spaß macht. Und wenn der Dummkopf sagt, ist das keine Ermahnung, es ist wie so ein Knuff in die Seite. Ja, genau, ist so ein bisschen spielerisch. Und so stellt er sich eben auch eine Idealvariante seiner selbst vor. Also so würde er selber gerne gesehen als ein humorvoller, manchmal auch ein bisschen rumpeliger, lustiger Typ. Kein reiner Geistesmensch ist, kein totaler Asket, sondern ein Mensch des Körpers. Und diese Gelehrtenfigur, diese Wissenschaftlerfigur hat eben Körper und hat eben auch Humor. Ja, es gibt vor jeder Szene, vor jedem Bild, heißt es hier, immer diese kurzen Epigramme, in denen schon mal gesagt wird, worum es geht und was passieren wird. Das soll ja laut Theorie episches Theater dazu beitragen, dass man sich weniger auf den Verlauf der Handlung konzentriert, sondern mehr auf das, was gesagt wird, dass man selber ins Denken kommt und so weiter, mal so ein bisschen schlicht formuliert. Klappt das hier? Da sind wir jetzt mitten in der Theorie des epischen Theaters und sicherlich, man muss sich vorstellen, das ganze Projekt Leben des Galilei ist ein episches Projekt. Also an epic story würde man vielleicht heute sagen oder einfach nur episch. Ja? Und was damit gemeint ist, es umspannt ja einen ganz großen Zeitraum, also von 30 Jahren etwa. Und dieser lange Zeitraum ist etwas, wo ein Lieblingsfeind von Brecht ja sagen würde, Aristoteles meine ich jetzt, die aristotelische Dramaturgie meint, natürlich geschult an den Stücken, die es damals gab, den antiken Tragödien, dass eine dramatische Handlung eigentlich innerhalb eines Zeitkontinuums stattfindet, also an einem Tag idealerweise, an einem Ort und in einer Einheit der Handlung. Das heißt, all das, all diese Kriterien erfüllt diese Geschichte nicht, denn sie spielt über einen ganz, ganz großen Zeitraum mit riesigen Zeitsprung, genau wie das wirkliche Leben, wie eine Lebensgeschichte. Es ist sozusagen eigentlich ein biographical picture, ein Biopic, wie würde man heute sagen, die Geschichte eines ganzen Lebens oder eines halben Lebens. Und deswegen ist es so wichtig, dass Brecht sozusagen uns auch immer wieder Orientierung gibt mit diesen Vorsprüchen. Also da wird ja nicht nur gesagt, was in der Szene so in etwa passiert, dass er das kopernikanische Weltbild erzählt, sondern es wird auch eine Zeitangabe und eine Ortsangabe geliefert. Wir sind in Padua und es ist 1609. Und diese Angaben helfen einem bei der Orientierung. Sonst würde man in so einer großen epischen Geschichte, ne? Also wie im Film, wenn es dann heißt, 12 Jahre später Tokio oder so, ne? Sind wir sofort orientiert und müssen nicht überlegen die ganze Zeit, während die Handlung schon läuft, wo sind sie jetzt gerade? Wieso sieht die U-Bahn so anders aus? Warum springt er jetzt da aus dem Bürofenster? Ne? Also diese ganzen Fragen muss man sich während der Handlung nicht stellen, sondern es gibt einfach diese epische Ansage. Wir sind orientiert, räumlich, zeitlich orientiert und können uns also auf das Wesentliche konzentrieren. Und man unterscheidet so ein bisschen im Theater da zwischen der sogenannten Was-Spannung, also und der Wie-Spannung. Also was wird erzählt? Das ist sozusagen manchmal spannend im, ne, also was passiert und so weiter. Es ist kein Krimi. Ne? Das heißt, wir wissen eigentlich schon, was passiert. Wir wissen, in dieser Szene wird einem diese Welt, dieses Weltbild erklärt. Aber wie es passiert, ist immer noch spannend. Und das heißt, in der Art und Weise, wie es passiert, wie es gespielt wird, kann es einen immer noch überraschen, in Erspannung bringen. Und deswegen ist diese plastische Theaterhaftigkeit der Figuren durchaus etwas, was das epische Theater nicht ausschließt. Ja, man geht da irgendwie wirklich ziemlich gut mit diesen Figuren, auch mit dem Andrea dann später nochmal. Wir folgen Galilei im Lauf des Stücks an verschiedene Orte. Venedig, da steht er in Diensten der Universität. Die Venezianer wollen immer vermarktbare Ergebnisse haben, seiner Arbeit. Das nervt ihn schon mal. Und dann schwindelt er auch noch und behauptet, er habe das Fernrohr selber erfunden. Das wird ihm dann natürlich verübelt. Also Venedig durch, er geht an den Hof nach Florenz. Galilei hat die Jupitermonde gesehen und er glaubt jetzt hier in Florenz freier forschen zu können. Das stellt sich aber dann als Irrtum heraus. Die Hofgelehrten, da gibt es dann eine Szene, interessieren sich sozusagen überhaupt nicht für das, was er da zu erzählen hat. Auch nicht für die sämtliche naturwissenschaftliche Beweise. Und die Kirchenleute und die Kardinäle, die akzeptieren das sowieso schon mal gar nicht. Die machen sich sogar lustig über diese Idee, dass die Erde sich dreht. Und Brecht macht dann ziemlich deutlich, dass es hier in dieser Auseinandersetzung eigentlich nur um eins geht, nämlich nur um die Macht. Ja, also der Punkt ist, und das hat wiederum mit dem Charakterbild von Galileo Galilei zu tun, dass eine große Entscheidung von Galileo Galilei erzählt wird, nämlich die Entscheidung, die Republik Venedig zu verlassen, die für eine Bürgerschaft letztlich ist. Das heißt, die Kaufleute geben den Ton an, deswegen diese Knausrigkeit, deswegen auch dieses, alles muss ökonomisch verwertbar sein, alles muss man verkaufen können. Ja? Und er geht eben dahin, wo mehr Geld ist, mehr Macht konzentriert ist, wo sozusagen die Fürsten das Sagen haben und natürlich vor allen Dingen die Kirche. Und das ist eben Florenz. Dort lockt das Geld, dort lockt auch eine Art, ich sag jetzt mal, Stipendium, wo man dann forschen kann und nicht dauernd irgendwelche Schüler unterrichten muss, um seinen Lebensunterhalt auch noch mitzufinanzieren. Das heißt, da lockt die große Forschungsmöglichkeit, aber eben auch die Unfreiheit. Die Unfreiheit, dass natürlich diese Herrscher nicht unbedingt dafür sind, dass man ihre Herrschaftsansprüche in Frage stellt oder relativiert. Und es gibt eben auch kein wirkliches Interesse, ne, daran, irgendetwas zu verändern, weil man diese Macht, die man hat, auch erhalten will. Und er begegnet, glaube ich, zum ersten Mal der Starre eines Systems, das seine Macht erhalten will. Und das ist, glaube ich, diese Florenz-Erfahrung, wo er, und das ist, meint jetzt den Charakter von Galileo Galilei, tatsächlich auch etwas an den Tag legt, was ihn nicht nur sympathisch macht. Wir haben ihn in der ersten Szene ja als sehr sympathischen Lehrer erlebt. Wir erleben ihn aber auf dem Gang nach Florenz geradezu devot, unterwürfig. Er dient sich da an. Er nennt die Jupitermonde, die er entdeckt mit seinem Teleskop, also mit diesem verschärften Fernrohr, das er ja nur kopiert hat aus den Erzählungen eines Hollandreisenden. Er entdeckt diese Monde des Jupiters und er sagt, das Haus Medici, was in Florenz herrscht, ich nenne diese Monde nach euch. Das ist ja ein Geschenk an die Mächtigen. Eine Unterwerfung nahezu. Ja, ja. Mhm. Und das ist dann ein Charaktermerkmal, wo man dann beim Gucken sicherlich auch denkt, oh Mensch, du hast so nett angefangen. Und warum jetzt das? Warum jetzt diese Unterwürfigkeit? Das meint Brecht durchaus auch mit einem komplexen Charakter. Und ich würde sagen, dass neben der ganzen Verhandlung, die wir schon angesprochen haben, Wissenschaft, Weltbild und so weiter, gibt es auch eine Charakterverhandlung in dem Stück. Der Charakter von Galileo Galilei wird mitverhandelt. Und es geht um ein Thema, was Brecht sicherlich auch sehr beschäftigt hat, das Heldentum oder anders ausgedrückt Heroismus. Ja, wer ist der Hero? Das hat sicherlich auch mit seiner eigenen Geschichte zu tun, weil er hätte ja auch nicht ins Exil gehen können. Er hätte ja auch in Deutschland bleiben können und Widerstand leisten können. Diese Situation, dass man sagt, okay, die Mächtigsten sind meine Feinde und sie wollen mich unterdrücken, am liebsten wollen sie mich töten und ich bleibe trotzdem hier und leiste Widerstand, diese Entscheidung hat er nicht getroffen. Er hat die Entscheidung getroffen, wegzugehen und anderswo sozusagen sich auch ein bisschen zu schützen. Und das heißt, er hat sich sicherlich auch die Frage gestellt, welcher Weg ist richtig? Will ich den Helden spielen oder will ich überleben? Mhm. Und was bringt mehr? Ich muss mal so ein ganz kleines bisschen Wasser in den Wein gießen. Es gibt eine Szene, die in Florenz spielt. Also der Herrscher in Florenz ist noch ganz jung, der ist erst 9 Jahre alt. Und es gibt dann eine Szene, die spielt in der neuen Wohnung. Und der Schüler, der Andrea, ist in dieser Wohnung und dann kommt dieser kleine Herzog da rein. Und der Andrea weiß aber nicht, dass das der kleine Herzog ist. Die beiden fangen halt an, irgendwie miteinander zu spielen, beziehungsweise miteinander zu raufen, was natürlich lustig ist. Erstmal ist es eine wirklich sehr witzige Szene und sie raufen um dieses Astrolab, um dieses ptolemäische System, was vorhin da erzählt wurde mit diesen Kristallschalen, weil der Herzog denkt, das sei ein hübsches Spielzeug. In dieser Szene geht das Astrolab kaputt. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, das ist so plakativ. Gut, in jedem Fall ist es natürlich ein sehr kurioser Einfall, der auch ein bisschen zeigt, in welche Welt Galileo Galilei geraten ist, indem er nach Florenz gegangen ist. Dieser Herrscher ist unmündig. Also der weiß eigentlich gar nichts. Und damit wird natürlich die Kluft zwischen, also man sagt ja, Wissen ist Macht, aber da ja dieser kleine Großherzog ein ahnungsloses Kind ist, merkt man, das ganze Umfeld hat die Macht. Und er ist eigentlich ein Junge, der gar kein Junge sein darf. Deswegen rauft er sich mit dem Andrea und dabei geht das kaputt. Wie gesagt, das kann man finden, wie man will, aber man merkt auf einmal im Zentrum, ist gar keine Weisheit, es ist gar keine Übersicht, sondern es ist sozusagen ein Zentrum der Ahnungslosigkeit. Und drumherum sind lauter Leute, die ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Süppchen kochen und ihre eigene Macht erhalten wollen. Wobei es natürlich schon so ist, dass es immer wieder Leute gibt, die sich natürlich auch in der Obrigkeit, die sich natürlich schon auch angezogen fühlen von diesen Lehren und die das interessant finden. Selbst der neue Papst, auf den Galilei dann Hoffnung setzt, interessiert sich für Mathematik. Und dann gibt es einen kleinen Mönch, der auch aus dieser Herrscher, da um diesen Herrscher herumkommt. Das ist eine wichtige Szene im 8. Bild. Dieser kleine Mönch ist Sohn armer italienischer Bauern. Er spricht mit Galilei und sagt, pass mal auf, Es ist so, wenn du hier das Weltbild umstürzt, dann haben wir ein Problem. Also weil vor allen Dingen für die armen Menschen ist es so, dass sie und ihr Leiden eben zur göttlichen Schöpfung gehören. So fühlen sie das auch. Und wenn jetzt die Erde nur noch so ein Gestirn am Rande ist und wenn diese göttliche Ordnung nicht mehr gilt, dann haben das Leiden und der Hunger der armen Leute ja überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also überleg dir, was du tust. Wie lässt Brecht ihn darauf reagieren, den Galilei? Ja, genau, das ist das, was eine Erzählung leistet. Also eine Erzählung gibt einem eine Rolle und sagt, da stehst du und das hat einen guten Sinn. Das hat seine Ordnung, dass du da stehst. Und dieser Sinn ist eigentlich das, was diesen Bauern aus der Campagna in ihrem harten, harten Leben, in ihrem entbehrungsreichen Leben wenigstens das Gefühl gibt, ich kann daran glauben, ich werde gesehen und es hat einen Sinn, dass ich so leide. Und meine Leiden sind nicht einfach nur sinnlose Leiden, sondern Prüfungen. Und diese Prüfungen bestehe ich. Jeden Tag bestehe ich diese Prüfung. Und diesen Sinn möchte der kleine Mönch, der dann später ja in das Team von Galileo Galilei wechselt, in das Forscherteam, diese Erzählung, die das Leben seiner Eltern schützt und auch vielleicht rahmt, möchte ich fast sagen, diese Erzählung möchte er beschützen. Und in dem Gespräch mit Galileo Galilei kommt er eben immer mehr dahin zu verstehen, dass man das nicht kann. Man kann die Wahrheit nicht von Menschen fernhalten. Auch wenn die Wahrheit manchmal wehtut oder auch wenn die Wahrheit einem etwas entzieht an Sinn oder an Glaube, selbst dann hat jede Person die Wahrheit verdient. Und das zweite Argument, was Galileo Galilei bringt in dieser Szene, ist, das Problem ist nicht das Problem der Erzählung. Das Problem ist eines der Macht. Naja, und des Materialismus. Da wollte ich darauf hinaus. Okay. Also, dass ja nicht sozusagen die Wissenschaft daran schuld ist, dass die Eltern des kleinen Mönches arm sind, sondern diejenigen, die die Großgrundbesitzer sind und die sie ausbeuten. Und dass sich der Kampf um ein besseres Leben für diese Menschen nicht gegen das wissenschaftliche Weltbild richten muss, sondern gegen die Ausbeuter dieser Menschen, also eigentlich auf die herrschende Klasse. Die Geschichte geht so weiter, er darf weiter forschen, aber so ein bisschen so im Schatten. Er wird trotzdem sozusagen ein weltberühmter Mann. Seine Lehre verbreitet sich im Volk. Es gibt dann so ein paar Zeitsprünge im Stück natürlich weiter. Galilei entdeckt die Sonnenflecken und irgendwann hat der Inquisitor die Nase voll und geht zum Papst und sagt, jetzt reicht's. Dem Mann müssen jetzt die Folterwerkzeuge gezeigt werden, damit er seine Lehre widerruft und das passiert auch. Es gibt eine wahnsinnig spannende Szene, in der die Frage ist, wird er widerrufen oder nicht? Und er widerruft. Warum ist diese Szene dann so spannend? Also die ist ja auch einfach, sagen wir mal, von der Dramaturgie her so spannend gebaut, nicht? Ja, wieder Einladung an alle, sich das weiße Blatt Papier vorzustellen. Also Brecht weiß, in dem Moment, wo er das Stück anfängt, diese Szene des Widerrufs wird kommen. So, jetzt gibt es ja 1000 Möglichkeiten, diese Szene zu erzählen. Und da muss man sich jetzt also vorstellen, da steht der Großinquisitor, dann steht da irgendein Folterknecht mit allem möglichen Folterbesteck. Möglicherweise ist Galileo Galilei angebunden an irgendeinen Stuhl. Dann wird gesagt, jetzt widerrufe, widerrufe. Solche Szenen kann man sich ja vorstellen, würde man in einem Hollywood-Film vielleicht auch machen. Aber Brecht macht es ganz anders. Er erzählt die Szene sozusagen indirekt. Über die Peripherie, wenn man so möchte, über den Rand. Und zwar zur 5. Stunde soll Galileo Galilei widerrufen. Und es gibt diesen Faktor Zeit, der immer ein Spannungsfaktor ist, der sogenannte Countdown, ne? Also zählt runter bis auf 5 und wenn er um 5 Uhr widerruft und dann läuten die Glocken, dann hat er seine Wissenschaft verraten. Und wenn die Glocken schweigen, dann ist er standhaft geblieben und vielleicht auch sogar der Folter erlegen, um nicht zu sagen umgebracht worden. Es sitzen da der kleine Mönch und Andrea, den wir schon kennengelernt haben aus der ersten Szene und aus der ganzen weiteren fortschreitenden Schüler-Lehrer-Beziehung, die die beiden zueinander haben, sitzen da und Andrea glaubt ganz fest, dass Galileo Galilei nicht widerrufen wird. Er glaubt so fest an seinen Lehrer, dass der standhaft bleibt. Und der kleine Mönch sagt, oh Mann, ich weiß nicht. Und da kommt etwas ins Spiel, was wichtig ist, es gibt nicht nur die Figuren, die auftreten, die wichtig sind, sondern es gibt sozusagen wie Fixsterne auch Figuren, die nicht auftreten, aber genauso wichtig sind. Das ist zum Beispiel Giordano Bruno, ein Wissenschaftler, Astronom, der 1600 für seine Lehre auf dem Scheiterhaufen gelandet ist und verbrannt wurde. Das heißt, dieses andere Schicksal, ne? Also wie man auch enden schwingt kann, die ganze Zeit schwingt die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert, wie ein Schwert über dem Kopf von Galileo Galilei. Und der Inquisitor weiß schon, das wird anders laufen mit dem. Der wird in dem Moment, wo er die Folterwerkzeuge sieht, widerrufen. Und das ist eine Information, die wir haben aus dem Gespräch zwischen dem Großinquisitor und dem Papst. Und dann sehen wir nur sein Team wie es so wartet darauf, dass es entweder dieses Glockenläuten gibt oder nicht. Und was Brecht macht, ist natürlich absolutes Suspense. Also da ist er ganz und gar Dramatiker. Er spannt uns auf die Folter. Ne? Das Ganze verzögert sich ein kleines bisschen. Und die Glocken läuten nicht um 5 und dann denken sie, wow, er hat es geschafft, er hat standgehalten, er hat nicht widerrufen. Wir wissen ja als Zuschauende, also wenn man ein bisschen was wenigstens über Galileo, dass es nicht so ist, aber wir fiebern trotzdem in dem Moment wieder besseres Wissen mit und denken, vielleicht habe ich das Geschichtsbuch auch falsch gelesen. Vielleicht ist Galileo derjenige, der es nicht widerrufen hat. Und dann eben passiert es doch so. Ja. Und da spielt er natürlich unheimlich mit unseren Erwartungen. Das ist ganz großes Kino, aber über den Rand erzählt. Genau. Also er schwört seiner Lehre ab, eben aus Angst vor der Folter. Wir hören jetzt nochmal eine Passage aus dem Stück, und zwar aus dem vorletzten Bild, dem 14. Bild. Da ist es so, dass Galileo mittlerweile alt ist. Er ist halb blind, hat zu viel durch dieses Fernrohr geguckt. Er ist Gefangener der Inquisition, lebt in einem Landhaus bei Florenz, wird bewacht. Seine Tochter Virginia versorgt ihn. Das ist die Ausgangssituation, und was dann passiert, das erfahren wir jetzt von Irfan Kars und Sebastian Röhrle nochmal. Es wird am Tor geklopft. Es ist Andrea Sarti. Er ist jetzt ein Mann in den mittleren Jahren. Guten Abend. Ich bin im Begriff, Italien zu verlassen, um in Holland wissenschaftlich zu arbeiten, und bin gebeten worden, ihn auf der Durchreise aufzusuchen, damit ich über ihn berichten kann. Tritt näher. Was machst du? Erzähl von deiner Arbeit. Ich höre, es ist über Hydraulik. Fabricius in Amsterdam hat mir aufgetragen, mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Ich befinde mich wohl. Man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, warum du gekommen bist, Sarti. Um mich aufzustören? Ich lebe vorsichtig und ich denke vorsichtig, seit ich hier bin. Ich habe ohne dies meine Rückfälle. Ich möchte Sie nicht lieber aufregen, Herr Galilei. Barberini nannte es die Krätze. Er war selber nicht gänzlich frei davon. Ich habe wieder geschrieben. So? Ich schrieb die Discorsi fertig. Was? Die Gespräche betreffen zwei neue Wissenschaftszweige? Mechanik und Fallgesetze? Hier? Man gibt mir Papier und Feder. Meine Oberen sind keine Dummköpfe. Sie wissen, dass eingewurzelte Laster nicht von heute auf morgen abgebrochen werden können. Sie schützen mich vor misslichen Folgen, indem sie Seite für Seite wegschließen. Oh Gott. Sagtest du etwas? Die Discorsi in der Hand der Mönche. Und Amsterdam und London und Prag hungern danach. Ich kann Fabricius jammern hören, pochend auf sein Pfund Fleisch, selber in Sicherheit sitzend in Amsterdam. Zwei neue Wissenszweige so gut wie verloren. Es wird ihn und einige andere ohne Zweifel erheben, zu hören, dass ich die letzten kümmerlichen Reste meiner Bequemlichkeit aufs Spiel gesetzt habe, eine Abschrift zu machen, hinter meinem Rücken sozusagen, aufbrauchend die letzte Unze Licht der helleren Nächte von 6 Monaten. Sie haben eine Abschrift? Meine Eitelkeit hat mich bisher davon zurückgehalten, sie zu vernichten. Wo ist sie? Wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus. Wer immer das schrieb, wusste mehr über Komfort als ich. Ich nehme an, es ist die Höhe der Torheit, sie auszuhändigen. Da ich es nicht fertiggebracht habe, mich von wissenschaftlichen Arbeiten fernzuhalten, könnt ihr sie ebenso gut haben. Die Abschrift liegt im Globus. Solltest du erwägen, sie nach Holland mitzunehmen, würdest du natürlich die gesamte Verantwortung zu schultern haben. Du hättest sie in diesem Fall von jemandem gekauft, der Zutritt zum Original im Heiligen Offizium hat. Die Discorsi. Mein Vorsatz ist es, eine sehr neue Wissenschaft aufzustellen, handelnd von einem sehr alten Gegenstand der Bewegung. Ich habe durch Experimente einige ihrer Eigenschaften entdeckt, die wissenswert sind. Etwas musste ich anfangen mit meiner Zeit. Das wird eine neue Physik begründen. Stopf es unter den Rock. Und wir dachten, sie wären übergelaufen. Meine Stimme war die lauteste gegen sie. Das gehörte sich. Ich lehrte dich Wissenschaft und ich verneinte die Wissenschaft. Dies ändert alles. Alles. Ja? Sie versteckten die Wahrheit vor dem Feind. Auch auf dem Felde der Ethik waren sie uns um Jahrhunderte voraus. Erläutere das, Andrea. Mit dem Mann auf der Straße sagten wir, er wird sterben, aber er wird nie wieder rufen. Sie kamen zurück. Ich habe wieder rufen, aber ich werde leben. Ihre Hände sind befleckt, sagten wir. Sie sagen, besser befleckt als leer. Besser befleckt als leer. Klingt realistisch. Klingt nach mir, nach Wissenschaft, neue Ethik. Ich vor allen anderen hätte es wissen müssen. Ich war 11, als sie eines anderen Mannes Fernrohr an den Senat von Venedig verkauften. Und ich sah sie von diesem Instrument unsterblichen Gebrauch machen. Ihre Freunde schüttelten die Köpfe, als sie sich vor dem Kind in Florenz beugten. Die Wissenschaft gewann Publikum. Sie lachten immer schon über die Helden. Leute, welche leiden, langweilen mich, sagten sie. Unglück stammt von mangelhaften Berechnungen. Und angesichts von Hindernissen mag die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten die krumme sein. Ich entsinne mich. Als es Ihnen dann 33 gefiel, einen volkstümlichen Punkt Ihrer Lehren zu widerrufen, hätte ich wissen müssen, dass Sie sich lediglich aus einer hoffnungslosen politischen Schlägerei zurückzogen, um das eigentliche Geschäft der Wissenschaft weiter zu betreiben. Welches besteht in? Dem Studium der Eigenschaften der Bewegung, Mutter der Maschinen, die alleine die Erde so bewohnbar machen werden, dass der Himmel abgetragen werden kann. Aha. Sie gewannen die Muße, ein wissenschaftliches Werk zu schreiben, das nur Sie schreiben konnten. Hätten Sie in einer Gloriole von Feuer auf dem Scheiterhaufen geendet, wären die anderen die Sieger gewesen. Sie sind die Sieger. Und es gibt kein wissenschaftliches Werk, das nur ein Mann schreiben kann. Warum dann haben Sie widerrufen? Ich habe widerrufen, weil ich den körperlichen Schmerz fürchtete. Nein. Doch, man zeigte mir die Instrumente. So war es kein Plan. Es war kein Plan. Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot, den wissenschaftlichen Beitrag. Und den habe ich geliefert. Willkommen in der Gosse. Bruder in der Wissenschaft und Vetter im Verrat. Isst du Fisch? Ich habe Fisch. Was stinkt, ist nicht mein Fisch, sondern ich. Ich verkaufe aus. Du bist ein Käufer. Unwiderstehlicher Anblick des Buches der geheiligten Ware. Das Wasser läuft im Munde zusammen und die Flüche ersaufen. Todesfurcht ist menschlich. Menschliche Schwächen gehen die Wissenschaft nichts an. Nein, mein lieber Sati, auch in meinem gegenwärtigen Zustand fühle ich mich noch fähig, Ihnen ein paar Hinweise darüber zu geben, was die Wissenschaft alles angeht, der Sie sich verschrieben haben. Ich halte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die Kluft zwischen euch und ihr kann eines Tages so groß werden, dass euer Jubelschrei über irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei beantwortet werden könnte. Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. In meiner Zeit erreichte die Astronomie die Marktplätze. Unter diesen ganz besonderen Umständen hätte die Standhaftigkeit eines Mannes große Erschütterung hervorrufen können. Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohl der Menschheit anzuwenden. Wie es nun steht, ist das Höchste, was man erhoffen kann, ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden können. Ich habe zudem die Überzeugung gewonnen, Sati, dass ich niemals in wirklicher Gefahr schwebte. Einige Jahre lang war ich ebenso stark wie die Obrigkeit und ich überlieferte mein Wissen den Machthabern, es zu gebrauchen, es nicht zu gebrauchen, es zu missbrauchen, ganz wie es ihren Zwecken diente. Ich habe meinen Beruf verraten. Ein Mensch, der das tut, was ich getan habe, kann in den Reihen der Wissenschaftler nicht geduldet werden. Ja, danke schön. Ganz interessante Szene. Galilei ist ja echt ein Fuchs, ne? Brecht dreht da ein ziemlich großes Rad in diesem letzten Monolog. Ja, es ist die finale Szene und von daher... Es ist nicht ganz die finale Szene, es gibt ja nur die 15. Ja, es gibt noch die 15., aber okay. Es gibt tausend dramaturgische Gründe, warum das die eigentliche Schlussszene ist. Ich sage mal nur, weil wir über den Anfang so ausführlich gesprochen haben, die Anfangsszene und die Schlussszene haben immer eine Art spiegelbildliches Verhältnis. Und natürlich, es sind die beiden Figuren, die den Anfang gemacht haben. Jetzt liegt ein ganzes Forscherleben zwischen dem Anfang und der Szene, die wir jetzt sehen oder gerade erlebt haben, wunderbar gelesen. Und man merkt, es ist Zeit vergangen, es sind Fehler gemacht worden, es ist viel Geschichte passiert. Und natürlich versucht man am Schluss immer die Summe zu ziehen. Und unter dieser Hypothek, nach dem Motto, wie das weiße Blatt, ne, eines Tages steht Bertolt Brecht in Dänemark in seinem Häuschen auf und denkt, oh Gott, jetzt muss ich diese Schlussszene schreiben. Und dann muss ich ja alles zusammenführen, was ich in diesem Stück an Fäden ausgelegt habe. Das ist ein großer Stress. Und vor allen Dingen hat eben so eine finale Szene immer etwas mit Message zu tun, mit der Botschaft, die ein Stück aussendet. So. Und ich finde nochmal wichtig zu sagen, weil man das jetzt auch gerade so schön gespürt hat, neben der Argumentationsebene, neben der Verhandlung, was ist Wissenschaft und so weiter, gibt es noch eine Figurenebene, wo man spürt, Galileo Galilei verhandelt sich als Held oder Nichtheld, als verwundbaren, schwachen Menschen und als Wissenschaftler. Das heißt, die Szene davor ist eine Szene, wo Andrea voller Empörung, erstmal voller Glauben an Galileo Galilei sagt, unglücklich ein Land, das keinen Helden hat. Und er hofft darauf, dass eben Galileo Galilei dieser Held wird. Er enttäuscht ihn, indem er wieder ruft und Galileo Galilei kontert als aus der Inquisition zurückkehrender Mann und sagt, unglücklich ein Land, das einen Helden braucht oder einen Helden nötig hat, heißt es, glaube ich, im Original. Das heißt also, die Frage, ist Galileo Galilei ein Held oder kein Held, das spielt eine große Rolle und noch kann Galileo Galilei dann gegenhalten und sagen, ich bin kein Held gewesen, ich habe widerrufen, aber ich habe es aus einem guten Grund getan. Und der erste Teil dieser Szene verhandelt ja die Frage, war das Taktik? Hat er nicht vielleicht sogar einen Plan gehabt, in dem er widerrufen hat und sich gesagt, ich will forschen, ich will weiter entdecken, da kann ich viel mehr ausrichten, als wenn ich mich jetzt einfach nur geopfert hätte und ein Märtyrer der Wissenschaft geworden wäre. Ja, das wäre sozusagen der Alternativweg gewesen. Und jetzt aber, an dieser Stunde der Wahrheit, die wir jetzt erleben, in dieser finalen Szene, sagt er, es gibt einfach einen ganz einfachen Grund. Ich hatte Angst und ich hatte keinen Plan. Ich hatte in dem Moment, wo ich diese Folterwerkzeuge gesehen habe, einfach nur eine Heidenangst. Und damit sagt er, ich bin kein Held, bin schwach und ich habe meine Wissenschaft verraten. Und das ist, glaube ich, auf der menschlichen Ebene, auf der Figurenebene etwas, was einem nahe geht, wo was ganz Besonderes passiert. Das Menschliche wird auf einmal tragisch. Und das Gefühl, dass wir das mit einer tragischen Figur zu tun haben und nicht nur mit einer sehr humorvollen, fröhlichen Wissenschaftlerfigur, das ist, glaube ich, sehr im Raum gewesen, auch gerade eben. Auf der Argumentationsebene macht er eben dieses große Fass auf, nämlich die Frage, was ist eigentlich eine Wissenschaft? Wie muss Wissenschaftsethik aussehen? Und was er in den Raum stellt, ist eben diese Verpflichtung von Wissenschaft, dem Wohle der Menschheit zu dienen. Und dass er mit seinem Leben, wenn er sich geopfert hätte, vielleicht sogar ein Beispiel hätte geben können. Also wenn er das getan hätte, was er nicht getan hat. Das ist Reue. Jetzt kann man aber befragen, ob das, was er sich da vorstellt, überhaupt richtig ist. Und das Merkwürdige an der Szene ist, wenn man es liest und nur die Argumentation verfolgt und nicht die Figurenerzählung, dann denkt man, aber hä? Von welchen Maschinen spricht er jetzt eigentlich? Wieso sind denn diese Erfindungen, wieso sind denn die Wissenschaftler auf einmal Zwerge? Wem dienen die denn? Und ich sag's mal ganz einfach, es sind Waffen. Es geht um Waffen. Es geht um die Atombombe. Es geht um die Atombombe. Wir sind wieder bei Oppenheimer. Was in dieser Überarbeitung mit eingeflossen ist, die Erfahrung, dass es eine Atombombe gibt, dass es eine Wissenschaft gibt, die eine Waffe ermöglichen kann, die die ganze Menschheit vernichtet. Diese Erfahrung spielt in diesen Monolog hinein. Und deswegen gibt es sozusagen so eine Art Gedankensprung. Ja. Weil die Wissenschaft wird am Anfang als Entdeckerwissenschaft, als die Grenzen sprengend, Bewegung erzeugend. Und auf einmal wird klar, Wissenschaft kann töten, und zwar massenhaft. Es kann die ganze Welt, den ganzen Planeten vernichten. Und dann ist es auch egal, ob die Erde der Mittelpunkt oder nur eine Randplanet des Universums ist. Weil wenn die Erde sich selbst zerstört, sprich Atombomben, die Welt zum Super-GAU führen, dann ist auch das vollkommen egal. Ja, egal, was für ein Weltbild existiert hat. Kurzum, diese Erfahrung spielt in diesen Text mit rein. Und deswegen sucht Galilei in diesem letzten Text im Auftrag von Brecht nach einer Art Wissenschaftsethik, einer Art von Verantwortung in der Wissenschaft. Ich muss noch einen kleinen Schlenker machen, der führt zu den Frauenfiguren. Ja. Es gibt nämlich zwei Frauenfiguren in diesem Stück. Das eine ist, ja, sag mal, eher so eine pragmatische Nebenfigur. Das ist die Mutter von Andrea, die Frau Sarti, die Haushälterin. Und dann gibt es noch die Tochter Virginia, Virginia ist gläubig, Galilei findet sie dumm, ignoriert sie auch meistens. Die hat irgendwie eine ganz blöde Rolle. Ja, absolut. Ein ganz wichtiger Schlenker. Und es ist auch kein Nebenthema, sondern es ist eigentlich auch ein Hauptthema, weil du so schön davon gesprochen hast, zu Recht am Anfang, dass es um eine Demokratisierung von Wissenschaft und Wissen geht. Ne? Und der Galileo Galilei, der gerade davon gepredigt hat, dass auf den Marktplätzen über Astronomie geredet wird und dass die Söhne, ich setze jetzt mal Ausrufezeichen hinter Söhne, weil es da steht auch wirklich da, dass die Söhne der Fischhändlerinnen sich über Astronomie unterhalten. Der sagt dann in der nächsten Szene zu seiner Tochter, als die sozusagen auf die Bühne kommt und durch das Teleskop gucken möchte, fragt Virginia, darf ich durchschauen? Und Galileo fragt sie, warum? Und Virginia weiß keine Antwort, steht als Regieanweisung. Und dann sagt er noch zu ihr, das ist kein Spielzeug. Das heißt, er versagt ihr das. Ne? Und dann stellt sie noch eine weitere Frage in Bezug auf, was darf ich lernen, was kann ich lernen? Und ihr Vater stößt sie zurück. Das heißt, so offen er gegenüber Andrea Sarti ist und ihm sozusagen als seinen Schüler aufbaut und aufpäppelt, so absprechend ist er gegenüber seiner eigenen leiblichen Tochter und weist ihr damit eine ganz andere Rolle zu und schließt sie auch ganz hart aus. Und ich nehme an, jetzt mal Brecht das zugutehaltend und nicht nur Brecht, dass das von Brecht tatsächlich auch so absichtlich hart gezeigt wurde. Denn es gibt eine mitarbeitende Autorin an diesem Werk. Das ist Margarete Steffin. Und das ist keine Seltenheit, dass Frauen bei Brecht mitgearbeitet haben. Das steht dann immer nicht so drunter. Ne? Alle reden nur von Bertolt Brecht. Aber Margarete Steffin hat tatsächlich daran mitgearbeitet. Und ihr wird nicht entgangen sein, dass es ein reines Männerstück ist, in dem die Frauen wirklich eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Die dürfen glauben, Essen kochen und heiraten oder eben auch nicht heiraten, je nachdem, wie es Galileo Galilei passt. Und ich glaube, dieser Ausschluss der Frauen aus der Wissenschaft, ja, den haben sie miterzählt. Sie konnten natürlich die Historie nicht verändern, aber ich finde, sie haben dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins zumindest miterzählt. Ja, also ein vielschichtiges Stück, spannend, wichtig, anregend. Wir wünschen viel Vergnügen im Abi-Deutschunterricht damit. Vielen Dank, John von Düffel. Gerne. Toi, toi, toi. Mehr Material für das Deutschabitur, auch zu Corpus Delicti und zu Wojciech und zu vielen anderen Schullektüren, gibt es auf swr2.de/Sternchenthemen und im SWR 2 Wissen Podcast. Mein Name ist Anja Brocker. Danke fürs Zuhören. Dieses Gespräch über Bertolt Brechts Stück Leben des Galilei haben wir am 27. Februar 2024 im Hospitalhof in Stuttgart aufgenommen. SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr2wissen.de.